Zieh die Tocareff, du stoppst das jetzt. Es bringt nichts, wenn du dich auf Kopf verlässt. Deine Polizeikollegen werden Leichtathleten, sag ich zu meinem Dobermann fest. Brauchst keine Viagra, wenn du eine Latte hast. Keine Skimaske, wenn du eine Waffe hast. Keine Brieftasche, wenn du einen Batzen hast. Keine Brieftasche, wenn du einen Batzen hast. Bang, bang, gib mir mal ein Body Home. Alle rennen vor mir, ist die Choreo. Patronen, Hülsen in einem Korridor. Deine Wohnungstür wird zu Glory Hole. Alles auf ne Karte wie Yu-Gi-Oh! Dir bleibt keine Zeit, die Nummer zu wählen. Keine 110, keine Bullen-Sirenen. Leider bezahlst du die Schulden zu spät. Und deshalb halte ich dir die Wumme ins Face. Bang, bang, bang. Du machst dich auf. Bang, bang, bang. Mach dich mit das auf. Nach Hollywood ziehen, Liegestütze im Knast zu Rocky-Musik. Was weiß der Hund von Campino, von unserer Siedlung, wie man vom Kommissar flieht. Viele wollen in den Band steigen, viele zeigen ihre Gangzeichen. Viele wollen auch präsent bleiben, doch landen auf Gedenksteinen. Ich bin Moko, du Schlampe, und hast du das Koko im Mantel. Werden wir dich vor der Wohnung abfangen, als wären wir Soko-Beamte. Bitch, ich bin Germany's King. Damals tickte ich Ecstasy Pins. Mix den Wodka mit Energy Drinks. Während auf nach Beverly Hills. Dir bleibt keine Zeit, die Nummer zu wählen. Keine 110, keine Bullen-Sirenen. Leider bezahlst du die Schulden zu spät. Und deshalb halte ich dir die Wumme ins Face. Bang, bang, bang.